the most fortunate one. No reason to believe. You have the arms to sound the alarm, but you don't. The Others, das war Sun Lux, das Projekt von Ryan Lott, hat eine dritte Platte vor kurzem veröffentlicht. Bones heißt diese und davon der gerade eben gehörte Song. Ihr hört den Sunday Service, ich habe noch Musik für euch von C. Duncan. Schönstes Songwriting aus Schottland gibt es damit zu hören. Dann eher lauteres Gitarrenzeugs von Fist City, aber auch ziemlich gut dabei, muss ich sagen. Und es gibt tollstes Songwriting von Little Wings, ein Projekt auch aus den USA. Und auch noch ein bisschen Jazz mit Duke Ellington. Also wartet ab, was hier noch zu hören sein wird in der letzten Stunde des Sunday Service. Hier geht's weiter mit Mac Bird und ihrem Song, der da heißt Even the Walls Don't Want You to Go. MacBeard hat früher mit den Espers Musik gemacht, damals eher so im psychedelischen Folk-Umfeld, dann mit vielen Leuten zusammengearbeitet, die man kennt, Bonnie Prince Billy dabei, Sharon Van Etten, Steve Gunn oder auch Kurt Weill, um einige zu nennen, und jetzt sie sind einiger Zeit auch solo unterwegs, hat gerade eben ihre dritte Platte veröffentlicht mit dem Titel Don't Wait Down the Light, davon war der Song Even the Walls Don't Want You to Go zu hören. Die Musik dann immer ein bisschen sehr ätherisch und die Vocals sehr stark hingehaucht. Da hätte man sicherlich einen Tick mehr draus machen können. Dead Politics sind eine Band, die auch schon seit, ich weiß nicht, bestimmt 15 Jahren unterwegs sind, die ich ein bisschen aus den Augen verloren hatte, wahrscheinlich, weil sie auch lange nichts gemacht haben. Damals angefangen zu zweit, haben sie mal zu viert unterwegs, jetzt wieder reduziert nur auf zwei Leute. Machen sie immer noch Musik zwischen irgendwie ja, Synthi-Sounds, Drone, Noise und Musik konkret. No Voice heißt ihr neuestes Album und hier kommt Dead Politics mit Pyromaniac. Thank you. musikalischen sich treu geblieben. Das waren Dead Politics, die kommen aus Frankreich und haben gerade mit No Void eine neue Platte veröffentlicht. Pyromaniac, davon gab es gerade eben zu hören. So, der nächste Song, der hat es wirklich in sich. Laute, krachige Gitarre, nämlich ein bisschen an die Dead Kennedys erinnern. Hier kommen Fist City. Yeah. Das war der Song The Mess, der hat auch sicherlich Jello Biafra und seinen Dead Kennedys gut gestanden. Der kam aber gerade von einer Band namens Fist City, kommen aus Alberta, also aus Kanada, und haben gerade eben mit Everything is a Mess eine großartige Platte veröffentlicht. A Mess, den Song hörten wir gerade eben. Und ja, hinter diesem Quartett verbergen sich zwei Zwillinge, Brittany und Keir Griffith heißen die beide, mit noch zwei weiteren Leuten, die hier die Band komplettieren sozusagen. Ich weiß nicht, ob sie schon mal eine Platte veröffentlicht haben, ich glaube, das ist ihr Debütalbum. Ich habe zumindest noch nie was von der Band vorher gehört. Und ja, tolle, laute Gitarren mit so Wall of Sound, aber auch ein bisschen Düsternis dabei und aber auch mit sehr viel Abwechslungsreichtum bei dieser Platte. Zum Beispiel der nächste Song heißt Surf's Up und klar, hier gibt es ordentlich Surf-Sounds drauf zu hören. So ein bisschen Feedback darf auch nicht fehlen. Zum Schluss Surf's Up hörten wir von Fist City. Und die Musik da drauf, ziemlich zeitlos, hätte auch vor, weiß ich nicht, 15 Jahren, 20 Jahren komponiert, musiziert werden können, aber klingt immer noch brandaktuell. Everything is a Mess, das Album von Fist City. Ich bin ziemlich begeistert, wie ihr hört. Ich habe auch fast jeden Song angestrichen, ich habe immer so Post-it-Sticker drauf auf den Platten und markiere mir dann, welche Songs hier spielbar sind beim Sunday Surf. Wenn sie gespielt wurden, kriegen sie so einen Strich und dann weiß ich, dass sie schon eingesetzt worden sind. Dadurch kommen die Songs eigentlich auch nicht zweimal vor, aber manchmal hat er schon mehrere Songs von einer Platte, genauso wie jetzt hier nochmal Fist City mit Bad Trip. Oh, Ja, so schlecht fand ich den Trip gar nicht. Bad Trip, das war ein Fist City. Vielleicht eine Band, die man sich merken sollte. Ihr Album Everything is a Mess ist eine großartige Platte und ja, gerade eben frisch erschienen. Duke Ellington ist schon ja längst verstorben und sein Schaffen eigentlich relativ gut dokumentiert. Von daher war es erstaunlich, dass jetzt doch noch Aufnahmen von ihm auftauchten, von denen man bisher noch nichts wusste. Und zwar The Connie Plank Session, aufgenommen damals in Köln am Studio, Anfang der 70er Jahre, als Duke Ellington damals live spielen wollte, schätze ich mal, und ein bisschen proben wollte, hat Connie Plank gefragt, darf ich das Ganze aufnehmen hier im Studio, und hat so ein bisschen sich in den Regler gesetzt, das Ganze dokumentiert sozusagen. Es sind nur zwei Songs drauf, aber in verschiedenen Takes, und jeder klingt auch irgendwie ziemlich anders, und hier kommt Duke Ellington mit Alderado, das Ganze hier im Take One. explain every thought that I was thinking today, this morning, this evening. And if the tune gets too familiar, we split our pants, nuts out, refusing to dance. Weddings, parties, anything. Something new, something old. Throw in something blue, throw in something cold. Stone soup, throw something in the bowl. And I'm one, and a two, and a three, like you and me could see. Surely it's meant to be. Buzzing around like you know what it's called, cousin. And the deep, big blue sky above you. Nothing like dozens of hard-boiled golden eggs you give to all your friends and feed them, you'll feel again. What's coming back to you? I believe it's true. It's a, what's it called? Yin yang. The rover. Den Sunday Service, hier knatscht der Stuhl zum Mikrofon, das macht aber nichts, denke ich. Wir kommen zu unserem Album der Woche. Das kommt heute von Little Wings und trägt den Titel Explains. Davon war gerade schon ein Song zu hören, By Now hieß dieser. Hier hinter Little Wings verbirgt sich ein gewisser Kylie Field, der hat schon diverse Platten unter diesem Namen veröffentlicht. Und ja, ich habe nicht so genau im Kopf, ob ich eigentlich ältere Platten von ihm habe. Mir kommt das irgendwie so halbwegs bekannt vor, aber mein Gott, ich habe hier über die Jahre so viel Platten gehört. Ich habe nicht mehr alle so richtig im Kopf, muss ich zugeben. Aber die neue gefällt mir ganz ausgezeichnet, vor allen Dingen, weil er total zurückgenommen singt, total zurückgenommen musiziert. Klar, mit so einer Lo-Fi-Ästhetik, so ein bisschen 70er-Style, ein bisschen dabei vom Songwriting her. Aber vor allen Dingen, finde ich, erinnert mich sehr an den Silver Juice und an David Berman, von der Art, wie er singt, von der Art, wie er ja, seine Musik hier sozusagen an den Mann und an die Frau bringt. Tolle Platte hier von Little Wings. Weiterer Song ist hier zu hören mit Light Brang. Looking at that light brang, roll tidal and lightning. Rams fast thunderclap, I know it's kind of frightening. Look at what that light brought. Run with it like a marathon. Sleepy, hollow, headless, and our neighbor calls me Ichabod. Show up on the roof at night, slide right down the chimney. Stuff the stockings, eat the cookies, no, I'm never stingy. Awareness that is heightening, muscles that are tightening. Crimson Jersey Bear Brian, now the corner's bright. My first. times I ride, they bite down. Just ain't nothing like them. Lately, can I jump or dance for it? That beat like white man. Money rewind like playback. Am I about to swing, so stay back. TGIF, don't you know? I just can't wait to lay back. Stella got that groove back. Turtle got that smooth back. Lee up on that bagger. How the folk, that neighbor, do that. Dashanelle up in that pantene. Water inside that canteen. Dog up in this house, and now his cat is wearing pants. Oh, he's true. Like the Nike has, three stripes like Adidas, dunking like those donuts, and we know you want to eat us. Mind's eye full of the sun at dawn, backpack full of doobies, hiking with no sandals on, the lifeguard calls me Scooby. The dozens, can't wait in that golden goose. Tune that lips like what's just, and it goes out with that just yours. Look at where that light rang, we're all tied rolling lightning. Rap as fast as a thunderclap, I know it's kind of frightening. Look at where that light rolled, run with it like a marathon. Sleepy hollow headless in their neighbor clothes. Brang, das war Little Wings, der Song vom Album X-Planes. Das ist ihr Album der Woche beim Sunday Service. Kylie Field macht seit Mitte der 90er Jahre Musik als Little Wings und wird häufig verglichen mit Leuten wie Devendra Banhart oder auch Bill Callahan. Ich bleibe bei meinen David Berman, Silver Juice Anleihen. Da kann ich irgendwie am meisten raushören. Vor allen Dingen, wenn man die Platte wirklich richtig, richtig häufig hört und so ein bisschen die Details zwischen den Details langsam so nach und nach sich herausschälern. Da gibt es wirklich ganz, ganz viele von bei dieser Musik hier von Little Wings. Dann kann man diesen David Berman-Vergleich vielleicht auch so ein bisschen nachvollziehen. Also hier Album der Woche beim Sunday Service. Dazu, wie gesagt, immer auch mehr auf der Homepage unter sundayservice.de und ein letzterer Song hier zu hören von Little Wings, Fat Chance. Him never left a little prick inside his chest. Go to insane, still knew how to face the truth. Him wandered up and down and all along the way, way a long time, and the weather was the proof. And when he felt the distance and began to rewind, talking in plain speak, he could find, enunciate, truly find a way to nicely say what he had without losing his mind. Him never blasted me. Never tried. Him never blasted me. And oh my goodness, oh my God, oh my toothbrush or my flaws. And it all over, hands up, no sauce. Sad Actorholics Anonymous. Came back, ran around it three times. I've been up for hours, hummingbird feeders and wind chimes. Sorry for as I try to be good and so kind, and oh my goodness, oh my gosh, him never blasted me. Said if I chance tight pants, smacking that ball, you don't dance. Cut a rug with scissors, snowing hell, there's no chance. Arms strong like Lance, beach rat short pants, need water deep rants. Cut into a cactus, big fish jaws, six tooth fairy make a wish. Nom nom flying brick, napalm too sick. Octopus, eight arms, booby traps, stay lungs, 360 full spin, garbage plant climbing, green grouch warning, red alert warning, bloodshot blazing, free flag waving, pencil ruler, shredder dueler, look at that light wolf that chains, ride a rainbow with no hands, donut, bear paw, bagel and locks. Yeah, raw flavored coffee, caramel toffee, Mrs. C's candies, peppermint patties, Andes, mint green mint chip, shred claw tear rip, Wolverine, Maybelline, dry those tears, Mr. Clean, wet wipe, wet nap, applause, clap clap, plush toy stuff, you wa bar and poo, fat chance, Slim Jim. Oxygen, popcorn, peanuts, kitty weenus, dentine tried it, bent their pride it, been there, done that, pork, dart, ball, bad, fat, chance, worm, stand, worm, worm, ant, ant, pet, ant, wash him, please don't squash him. Das war dann mal so ein richtiges Party-Monster. Die Gene Dudley Group mit den Song The Arm Resting Channel. Ja, das Ganze vom Album Zambi Dose. Die meisten Songs sind instrumental, ein paar auch mit Vocals dabei. Dann von einer Dame namens Annie Frankenstein oder aber auch von Myron and E. Die kennt man aus der Stone's Throw Ecke. Also daher auch dann vielleicht die Gene Dudley Group so ein bisschen einzuordnen. Jetzt nochmal ganz großes Kino mit C. Duncan und einem Song, der wirklich für mich einer der besten der ganzen Sendung hier bisher war, Say vom Album Architect. War das ein toller Song oder war das kein toller Song? Say von C. Duncan. Das C steht für Christopher Duncan. Der kommt aus Schottland, eigentlich ganz klassisch Komposition gelernt und macht ja wirklich ganz, ganz feinste Musik, die nichts mit Klassik zu tun hat, sondern eher in Richtung ja, Elektronik und Folk geht. Vor allen Dingen bei dem speziellen Song gerade eben bei Say hat mich die Elektronik sehr an Bibio erinnert, an die ja, warmen Beats, die dort programmiert wurden. Aber vom Gesang her schon ganz frühe Fleet Foxes, also die Fleet Foxes, als sie noch spannend und toll und aufregend waren, die hat hier C. Duncan für sich entdeckt und für sich verarbeitet. Die anderen Songs auf dem Album sind auch alle wirklich durchweg gut, aber der eben gerade stand schon so ein bisschen raus. C. Duncan hat schon ein paar Singles veröffentlicht, alle auf Fat Cat Records, und da ist auch eben dieses Album erschienen und ja, tolle Platte. Noch ein Song hinterher, Architect, der Titelsong vom Album von C. Duncan. Das war C. Duncan mit dem Song Architect, genauso hat das Album von dem Herrn aus Glasgow, alles selbst aufgenommen, im Wohnzimmer zu Hause am Computer, Schicht für Schicht übereinander gestapelt und ja, sehr schön gemacht, diese Platte. Das war der Sunnyverse für heute. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Letzter Song kommt von Ezra Furman von seinem Album Perpetual Motion People, welches gerade eben frisch erschienen ist. Hören wir hier Ezra Furman mit One Day I Will Sin No More.